Im Jahr 2019 zeigte sich in Südostasien, welche drastischen Auswirkungen in großem Stil gelegte Feuer auf die Luftqualität über einer riesigen Landfläche haben können. Wie berichtet wurde, waren Waldbrände in Indonesien die Ursache für den Smog, der sich über Malaysia, Singapur und Vietnam bildete und in diesen Regionen sogar die Schließung von Schulen notwendig machte. Man sollte allerdings auch festhalten, dass Indonesien die Behauptung, es sei als einziges Land daran schuld, bestritt. Die mangelnde Filterung durch Waldflächen, die Zunahme der Feinstaubbelastung, die zunehmende Häufigkeit von Bränden und die durch die Waldzerstörung verursachte Freisetzung von CO2, Stickoxiden und Methan werden sich letztlich auf die Luft auswirken, die wir atmen, und das vielleicht nicht nur in dicht bevölkerten tropischen Regionen. Und selbst wenn Veränderungen in den tropischen Wäldern nicht unmittelbar unsere Atmung behindern, beeinträchtigen sie mit Sicherheit die Lebensmittelversorgung. Schon heute ist die Nahrungsmittelsicherheit für die Bevölkerung in Afrika, Asien, der Pazifikregion und der Neotropis gefährdet, weil sich das zunehmend unberechenbare Klima negativ auf die Ernten auswirkt. Und da wir uns im Westen aufgrund der in Kapitel 11 genauer beschriebenen kolonialen Vergangenheit oftmals auf riesige internationale Netzwerke verlassen, wird der Klimawandel in den Tropen und Subtropen schon bald Auswirkungen auf den Kaffee haben, den wir aus Brasilien und Indonesien importieren, und auch auf den Reis, den wir aus Asien beziehen. Die globalen, von einer drastischen Schrumpfung der tropischen Wälder ausgelösten Klimaveränderungen könnten sogar den Anbau von Grundnahrungsmitteln in den Vereinigten Staaten, in China und in Indien schädigen, was in diesen Regionen für große Bevölkerungsgruppen katastrophale Folgen hätte. Deshalb zeigen die tropischen Wälder vielleicht am deutlichsten, wie der Mensch im 21. Jahrhundert in die Funktionsweise der Erdsysteme eingreift. Wir erkennen, wie wir alle auf diese Ökosysteme angewiesen sind, und in gewisser Weise sind wir alle mit ihnen verbunden. Wann hat das angefangen? Wie haben die früheren Wechselbeziehungen zu den tropischen Wäldern dazu beigetragen, dass wir uns heute in einer so kritischen Lage befinden, in der sich der Verlust einer solchen Umwelt in der ganzen Welt bemerkbar machen würde? In Kapitel 6 war davon die Rede, dass die tropischen Wälder im späten Pleistozän immer wieder von Menschen besiedelt wurden. Möglicherweise geschah das schon vor 200.000 bis 100.000 Jahren, mit Sicherheit aber vor 80.000 bis 45.000 Jahren. Haben schon diese ersten Gruppen von Jägern und Sammlern in der Umwelt und damit auch in den Systemen der Erde dauerhafte Spuren hinterlassen? Eine solche Wirkung hätten sie haben können, wenn sie die Megafauna dezimierten. Zu ihr gehören, nach der herkömmlichen Einteilung, alle Tiere, die schwerer sind als 44 Kilo. Viele dieser Riesen standen im späten Pleistozän vor dem Aussterben, also zu einer Zeit, als der Homo sapiens neue Regionen der Erde besiedelte. In Südamerika, einschließlich des Amazonasbeckens, verschwand in dieser Zeit eine verblüffende Zahl seltsamer, wunderschöner Tiere, so die Riesenfaultiere, das elefantenähnliche Stegomastodon aus der Familie der Gomphotherien und das Toxodon, ein Tier von der Größe eines Nashorns. Und in Kapitel 8 haben wir erfahren, dass zu späterer Zeit Menschen in der Karibik und in Madagaskar mit dem Aussterben der Megafauna in Verbindung gebracht wurden. Phylogenetischen Analysen zufolge starb im frühen und mittleren Holozän, insbesondere in Südamerika, eine ganze Reihe von Abstammungslinien einzigartiger großer Säugetiere aus, die allein, wie manche sagen, eine Evolution von 2 Milliarden Jahren repräsentierten. Und nicht nur das. Da die Megafauna für die Ökosysteme der tropischen Wälder von so großer Bedeutung ist, weil die Tiere große Samen und Früchte verteilen und den Wald mit den Bewegungen ihres großen Körpers stören, haben manche Wissenschaftler eine weitere Vermutung geäußert. Wenn ihr Niedergang tatsächlich von Menschen herbeigeführt wurde, war dies vielleicht das erste Mal, dass unsere Spezies nicht nur Einfluss auf die Biosphäre genommen hat, sondern auch auf den Kohlenstoffkreislauf, denn ohne die Megafauna war das Nachwachsen großer Bäume beeinträchtigt. Andere Fälle früher Eingriffe von Menschen in die Systeme der Erde waren möglicherweise gezielte Brandrodung und Bewirtschaftung der Wälder in Borneo, in anderen Teilen Südostasiens, im Hochland von Neuguinea, im westlichen Ozeanien und im australischen Bundesstaat Queensland. Ethnografische Untersuchungen an indigenen Bevölkerungsgruppen zeigen, welche weitreichenden und langfristigen Wirkungen solche Tätigkeiten, Bewirtschaftung der Waldränder, offener Flächen und des gerodeten Waldbodens, in tropischen Ökosystemen entfalten können. Andererseits ist es unter Umständen schwierig, solche Veränderungen eindeutig und unmittelbar auf die Tätigkeit der Menschen zurückzuführen. In den drei genannten Fällen waren Eingriffe unserer Vorfahren in die Megafauna wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum die großen Tiere in den Tropen dezimiert wurden. Darüber hinaus scheint der Einfluss solcher Tätigkeiten auf die Systeme der Erde insgesamt zwar spürbar, aber auch lokal relativ begrenzt zu sein.